Frage 221. Können jene, die im Stand der Todsünde sind, an den äußeren Gütern der Kirche Anteil haben? Jene, die im Stand der Todsünde sind, können an den äußeren Gütern der Kirche Anteil haben, wenn sie nicht durch die Exkommunikation von der Kirche getrennt sind. Ja, das war vorher nicht so ganz klar. Das ist das erste Teil, der hier nur mit inneren Gütern gesprochen. Die äußeren Güter der Kirche, da haben sie Anteil, wenn sie nicht durch Exkommunikation oder Interdikt, müsste man hinzufügen, von der Kirche getrennt sind, aus dem Gottesdienst ausgeschlossen sind.